22. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Jean-Philippe Landel. Bearbeitung Irene Schuck. Übersetzung aus dem Französischen Sophia Hungerhoff. Natürlich habe ich schon mit dem Gedanken gespielt, über die Zeit damals zu schreiben. Aber ich sagte mir, wenn ich wirklich erzählte, was passiert war, würde mir niemand glauben. Nur bekam ich gestern diese sonderbare E-Mail von einem Schriftstellerkollegen aus Kanada. An einem Abend vor 4 oder 5 Jahren war ich betrunken gewesen und hatte auf der Fanseite von Lloyd Cole eine Nachricht hinterlassen. Eines Tages müsste ich doch aufschreiben, was in jenem Sommer passiert sei, in dem Lorin, Simon und ich Richtung Kalifornien und Morro Bay aufgebrochen waren, nur weil Lloyd Cole diesen Ort in seinem Song Rich erwähnte, den ich damals ununterbrochen hörte. Der Kollege hatte meinen Eintrag aus Zufall gelesen, als er im Internet surfte. Seine Neugier war geweckt. Was war denn das für eine Geschichte mit Lorin, Simon, Morro Bay und Rich? Ich antwortete ihm in aller Kürze. Nur ein paar Zeilen über die Zeit damals. Er ließ sich nicht täuschen. Die Antwort aus Vancouver bestand nur aus 2 Worten. Nice try. Ich lachte verstört auf, ging im Garten eine Zigarette rauchen. Als ich die Terrassentür öffnete, überwältigte mich das Sonnenlicht. Alles war weiß, wie damals. Ich schloss die Augen und war für einige Sekunden wieder 22. Ich saß wieder an der Straße, hoch über Morro Bay, Kalifornien, im Sommer 1986. Aber angefangen hat es eigentlich im Frühling. Und noch dazu mit einer Nonne. 1. Eine Nonne? Das muss ein Traum sein. Nonnen gibt es nur in Romanen aus dem 19. Jahrhundert und in Louis de Funès-Filmen. Doch, da ist eine Nonne. Sie beugt sich über mich, ihr Gesicht in Großaufnahme. Was ist hier eigentlich los? Mach die Augen zu. Jemand rüttelt an meinem Arm. Dann eine Stimme. Eine Nonnenstimme. Mein Gott. Als Kind hatte ich mal eine spirituelle Phase. Ich wollte Priester werden, in der Liebe des Herrn leben. Vor allem hätte ich alles dafür gegeben, dass mir außergewöhnliche Dinge passieren. Er hat ein starkes Beruhigungsmittel bekommen, müssen Sie wissen. Das mit der Spiritualität hat sich für mich erledigt. Mir ist eine Menge passiert. Mehr, als ich mir je hätte vorstellen können. Er wird nicht so schnell wieder zu sich kommen. Mein Mund ist staubtrocken. Meine Lider sind wie aus Blei. Mir ist schwindlig. Verdammt, ich bin im Krankenhaus. Einmal bin ich mit der Fähre nach England gefahren. Das Meer war entfesselt. Das Wetter auch. Ich rutschte auf der Bank hin und her, klapperte mit den Zähnen. Zähne. Darum ist die Nonne da, wegen der Zähne. Morgen früh sollen mir die Weisheitszähne gezogen werden. Hier sind seine Sachen. Ja, danke. Verdammt, da ist Lorin. Jetzt reiß dich zusammen. Ich war 15, als Lorin und ich ein Paar wurden. 7 Jahre. Eine komplizierte Geschichte. Wir prallten aufeinander, trennten uns, kamen wieder zusammen, wurden uns immer ähnlicher, machten wieder Schluss. Dann starben meine Mutter und mein Bruder bei einem Autounfall. Mein Vater musste für 2 Monate ins Krankenhaus, kam völlig verrückt wieder heraus und versuchte regelmäßig, mich umzubringen. Sodass Lorin sagte, Schluss mit den Spielchen. Wir beschlossen, ein richtiges Paar zu sein. Letzten September mieteten wir eine gemeinsame Wohnung und prompt lief es zwischen uns überhaupt nicht mehr. Hört denn diese ganze Scheiße nie auf? Noch jemand. Entschuldigung, Schwester. Simon. Simon war mal mein bester Freund. Vielleicht ist er es immer noch. Die Sache ist die. Ich hasse Klischees, aber weil es zwischen Lorin und mir nicht mehr lief, sind die beiden irgendwie zusammengerückt. In der letzten Zeit war ich wohl besonders unausstehlich. Und Simon nicht. Außerdem hat er lange Wimpern und wenn er lächelt, erliege sogar ich seinem Charme. Da kamen meine Weisheitszähne gerade recht. Lorin wollte ausziehen, während ich in der Klinik bin. Aber auf keinen Fall sollten die beiden mitten in der Nacht hier sein. Mach die Augen zu. unmöglich. Stehe angezogen da. Kann mich gar nicht daran erinnern. Geht es ihm besser? Die Nonne sieht mit einem Nonnenblick zu mir auf. Der trieft vor Mitleid. Ich kenne diesen Blick. Ich ziehe ihn magisch an. Immer wenn ich meinen Namen sage in dieser kleinen Provinzstadt. Der Tod meiner Mutter und meines Bruders war ein Schock für die Leute. Die uralte, irrationale Angst vor dem Unglück. Und wenn es ansteckend ist? Bisher waren Lorin und Simon die einzigen, die mich mit diesem Blick verschont haben. Und nun, tadada, haben sie ihn beide. Ich lasse sie allein. Sie können in den kleinen Gebetsraum gehen, auf dem Gang links. Verdammt, was ist bloß los? Ich folge Lorin und frage mich, was jetzt aus meinen Weisheitszähnen wird. Dein Vater ist tot. 5 Quadratmeter. 3 Kruzifixe. Der Jesus an den Kreuzen sieht wirklich blass aus. Eigentlich kein Wunder bei dem Blutverlust. Dein Vater ist tot. Mein Vater ist tot. Aha, zu dumm. Die Information steht nutzlos herum. Mit offenem Mund. Mit schlenkernden Armen. Es ist lächerlich. Niemand verliert seinen Bruder und seine Mutter und dann 4 Jahre später seinen Vater. Mit 22. Außerdem habe ich meinen Vater vorgestern noch gesehen. Er war verhältnismäßig fit. Natürlich spielte er die Kameliendame. Er seufzte schwer und sprach mit seiner Zitterstimme. Aber wenigstens drohte er mir weder mit Selbstmord noch mit Mord. Er erzählte mir sogar, er habe jemanden kennengelernt. Eine Frau, die ein wenig jünger sei als er. Er denke über eine Beziehung nach. Allein von der Vorstellung wurde mir schlecht. Als sei nichts geschehen. Er hatte am Steuer gesessen, als der Unfall passiert war. Er hatte behauptet, ein Wildschwein sei über die Straße gelaufen. Aber alle waren sich sicher, dass er eingeschlafen war. Er hatte darauf bestanden, die 800 Kilometer über Nacht durchzufahren. Dein Vater hat einen Unfall gehabt. Allein auf einer Landstraße. Hat die Kurve nicht gekriegt. Ich muss lachen, weil es nun doch ein bisschen viel ist. Ein langes und beinahe stummes Lachen. Lorin nimmt mich in die Arme. Das ist in Ordnung. Ich muss mich nicht mehr um ihn kümmern, verstehst du? Ich muss mir keine Sorgen mehr machen, ob er versucht, mich umzubringen. Ja. Ich brauche keine Angst mehr zu haben. Jetzt wird alles besser. Licht am Ende des Tunnels, wie bei Jesus an seinem Kreuz, weißt du? Ich weiß. Ich glaube zwar nicht an den ganzen Blödsinn, aber ich werde wieder auf die Beine kommen, verdammt. Ich lache immer noch. Stumm. Ich sehe mich auf der Rückbank eines Autos, mit ausgebreiteten Armen den Kopf zurückgelegt, mit Blick auf die Welt da draußen, den strahlend blauen Himmel, die vorbeifliegenden ausgefransten Wolken, die Wipfel der Pinien, der Ozean kann nicht weit sein. Bald werde ich oben auf der Düne stehen und mich hinunterrollen lassen. Hey, nicht einschlafen. Sie gibt mir einen Klaps auf die Wange. Was willst du jetzt machen? Wir könnten wegfahren. In den Schulferien. Wenn du nicht arbeiten musst. Weit weg. Du und ich. Und meinetwegen Simon. Je mehr Bekloppte, umso besser. Während ich rede, streicht sie mein Haar glatt. Reibt sie mir Schokolade aus dem Mundwinkel. Knöpft mein Hemd ordentlich zu. Nein, ich meine, was willst du jetzt machen? Simon wartet in der Eingangshalle auf uns. Jetzt. 2. Ich bin ein Freund von ihm. Schwarz-weiß. Ja. Schwarz. Er ist da, er ist gerade aufgewacht. Zu spät. Moment, ich gebe ihm den Hörer. Mach die Augen auf, mein Onkel. Mein Onkel, der 800 Kilometer weit weg wohnt und mich nie anruft. Mein Onkel ist im Anmarsch, weil für einen 22-Jährigen sind der ganze Behördenkram und das Ordnen der Sachen doch zu viel. Das ist doch zu viel für dich. Da brauchst du Hilfe. Du brauchst doch Hilfe. Ich zucke die Achseln, aber am Telefon bringt das nichts. Ich betrachte Lorins Fuß, der unter der Decke hervorschaut. Brauche ich Hilfe? Also eigentlich sollte ich jetzt wohl allein in der Wohnung sein. Bin ich aber nicht. Ich bin sogar überbelegt. Wir sind zu dritt. In einer Ecke stehen noch Lorins gepackte Umzugskartons. Ich bin in ungefähr 3 Stunden bei dir. Du wartest mit der Identifizierung auf mich, ja? Welche Identifizierung? Die des Leichnams. Ist doch klar. Gar nichts ist klar. Es ist viel zu hell. Das Licht einer surrenden Deckenlampe. Ich wollte nicht, dass mein Onkel mit reinkommt. Auch nicht Lorin und auch nicht Simon. Wir sind zu viert hingefahren, zum großen Missfallen meines Onkels, der nicht verstand, was Simon mit der Sache zu tun hatte. Na, das hast du ja gut hinbekommen. Und jetzt starre ich auf diesen Körper mit deinem brutalen Fahrstil und rede. Weil du ja immer zeigen musst, dass du ein Mann bist, sobald du am Steuer sitzt. Klar, du bist der Boss. Sie wollte sich scheiden lassen. Das hat sie mir erzählt, da war ich noch fast ein Kind. Den Rest meines Lebens mit ihm, das kommt nicht in Frage. Hat sie gesagt. Was für eine Ironie. Gerade als wir alle entgegengesetzte Richtungen einschlugen, erreichte uns die Einladung von Großmutter, für eine Woche zu ihr zu kommen. Und seltsamerweise sagten alle ja. Der einzige Punkt, bei dem ich standhaft blieb, war die Anreise. Die ganze Nacht im Auto mit diesen waghalsigen Überholmanövern, das ertrage ich nicht. Ich fahre mit dem Zug, erklärte ich. Du hast es mir erlaubt. Aber nur, weil du ein so gutes Abitur gemacht hast. Als bestünde da ein Zusammenhang. Und jetzt bin ich als einziger übrig. Die ganze Bilderbuchfamilie ausgelöscht. Ich starre auf diesen Körper und rede. 20 Minuten, vielleicht länger. Ich rede, aber ich berühre ihn nicht. Ich habe Angst, dass er aufwacht. Weiß. Schwarz-weiß. Begräbnis im Sonnenschein. Parade der Hutschleier und dunklen Anzüge. Mein Onkel und mein Großvater neben mir. Mein Großvater sagt höflich guten Tag, bevor wir den Friedhof betreten. Er hat schon vor Ewigkeiten den Verstand verloren. Er kämpft noch immer 1917 an der Seite seines polnischen Kameraden. Meine Großmutter schleudert mir entgegen, dass ich derjenige bin, den es hätte erwischen sollen und nicht die anderen. Die waren Heilige, während ich bloß Abschaum bin. Und dieser Abschaum wird jetzt alles erben. Na dann, nichts davon dringt zu mir durch. Mein Beileid. Vielen Dank. Ganz viel Kraft für euch. Herzliches Beileid. Dankeschön. Ich küsse zerknitterte Haut, drücke schwielige Hände, streiche über Trauerflor und Spitze. Die Farben haben sich verflüchtigt. Ich bewege mich durch eine Schwarz-Weiß-Welt. Ich löse mich auf. Wie ein Mantra sage ich mir immer wieder, ich bin 22. Ich bin 22. Ich bin 22. Ich sehe, wie ich einen Koffer schleppe, in der Nähe eines zugefrorenen Sees im Norden der USA. Oder eine Straße entlang, die in den Strand von Morro Bay, Kalifornien, mündet. Totale Freiheit ist selten. Und teuer erkauft. Der Makler hat Käufe für die Wohnung gefunden. Nur gibt es da ein Problem. Die Leute haben es eilig, sie akzeptieren den Preis. Aber sie wollen schon Ende Juli rein. Was meinst du? Schaffst du das? Verkauf, schnelle Abwicklung, Plünderung der Wohnung, alles muss raus. Ich sage ja. Zu allem. Ich lasse alles hinter mir. Willst du wirklich nichts davon behalten? Simon hat seine ganze Zeit darauf verwendet. Er hat eine Annonce in die Lokalzeitung gesetzt. Haushaltsauflösung in der Rue Jean-Louis de la Porte 20. Er hat die Sachen sortiert und sie auf die verschiedenen Zimmer verteilt. Wir haben sie zusammen beschriftet, Etiketten ausgeschnitten, Preise darauf geschrieben. Wir glauben, dass niemand Interesse haben wird. Wir irren uns. Ich sage mir, dass ich all diese Gegenstände, die nun das Haus verlassen, eines Tages in einem Roman wieder aufleben lassen werde. Was hast du jetzt vor, wo die Wohnung verkauft ist? Hast du dir schon überlegt, was du mit dem Geld machst? Ich kaufe mir die neue Platte von Lloyd Cole. Dabei habe ich sie schon, aber ich kann jetzt machen, was ich will. Und ich bin reich. Reicher als alle anderen in meinem Alter. Ich höre den Song Rich. Immer wieder. Ich begreife nur Wortfetzen, dabei studiere ich seit 4 Semestern Englisch. Der Song handelt von einem Mann, der sein Leben in Morro Bay verbringt, in Kalifornien. Von den Dingen, denen er nachtrauert. Die leicht nasale Stimme, die bittere Wehmut, die wütende Ungeduld. Ich recherchiere in der Bibliothek, wälze Atlanten. Ich finde ein einziges Foto. Morro Rock. Genau in der Mitte der gleichnamigen Bucht. Mit dem Finger umfahre ich den Felsen. Ich stelle mir vor, dass ich in das Foto reinspringe. Später komme ich an einem Reisebüro vorbei. Eine Frau kommt mit misstrauischem Blick auf mich zu. Was kann ich für Sie tun? Niemand kann irgendetwas für mich tun. Aber ich hätte gerne 3 Flugtickets nach Morro Bay. Wohin? 3 Schüsse? Es ist dunkel. Ein fremdes Zimmer. Eine unbekannte Umgebung. Das muss ein Traum sein. Meine Mutter und mein Bruder starben am Morgen des 13. Juli. Ich war mit dem Zug zu meiner Großmutter gefahren und am Vorabend angekommen. Als sie am Nachmittag des 13. nicht auftauchten, rief ich zu Hause an. Das Telefon läutete ins Leere. Der restliche Tag, die Todesnachricht, der Aufmarsch der Familie, die ganz normale Verzweiflung, gelöscht. Am Abend geisterte ich durch die Stadt, in der meine Großmutter lebte. Feuerwerk, Freudentaumel, Geschrei. 13. Juli, Nationalfeiertag. Ich hasse Feuerwerk. Leise stehe ich auf, gehe zum Fenster, entdecke den Balkon. In scharlachroten Buchstaben prangt ein Name an der Hauswand. Pickwick Hotel. Wir sind vor ein paar Stunden angekommen und vor Erschöpfung umgefallen wie die Prinzessin im Märchen. Was ist los? Nichts. Bin wach geworden von dem Lärm. Die Nacht riecht hier anders. Wie fühlst du dich? Gejetlaggt. Und sonst? Nein, ich meine so richtig. Bin mir nicht mal sicher, ob ich hier mit dir stehe. Vielleicht träume ich nur. Es geht mir schon seit Jahren so. Tut mir leid, dass ich euch mitgeschleppt habe. Hey, das war mein erster Flug. Wir sind in San Francisco. Ich dachte, mein Vater fällt in Ohnmacht, wenn ich es ihm erzähle. Und? Was hat er gesagt? So findest du ganz sicher keinen Job. Aber jetzt habe ich erstmal einen. Ich behalte dich im Auge. Ich brauche aber keinen Aufpasser. Pech gehabt. Wir ziehen durch die Straßen. Sind um 20 Jahre verspätete Hippies. Ich habe eine Polaroid um den Hals hängen, fotografiere den City Lights Bookstore und die Jack Kerouac Straße. Wir sind in der falschen Zeit gelandet. Die Ikonen heißen jetzt Reagan, Stallone, Tom Cruise. Ich finde nichts von dem wieder, was ich mir erträumt habe. Und? Wie machen wir das heute Nacht? Kein Problem, ich kann im Sessel schlafen. Wieso du? Das ist doch kindisch. Das Doppelbett ist groß genug für uns drei. Hey, was hast du vor? Na klar. Mit den Cable Cars fahren wir die Hügel der Stadt hinauf und hinunter. Union Square, Chinatown, Golden Gate, Fisherman's Wharf. Wir besichtigen alles im Eiltempo. Den Abend verbringen wir über die Kalifornienkarte gebeugt. Riesig. Kalifornien ist riesig. Also, wo wollt ihr als erstes hin? Das musst du sagen. Mir ist das egal. Hauptsache, wir kommen irgendwann nach Morro Bay. Wohin wollen Sie fahren? Zu den Mammutbäumen. Das ist auf der anderen Seite der Brücke. Erstmal Richtung Süden. Big Sur, Los Angeles, Las Vegas vielleicht. Am Schalter der Autovermietung lächelt Diana Blackley uns an. Sie trägt ein Namensschild am Revers ihres gelben Kostüms. Doch wir sehen nicht aus wie der typische Kunde und das ist beunruhigend. Besonders, wenn es ein dreifacher Kunde ist. Zudem Franzose und viel zu jung. Ich spüre, wie Ärger in mir aufsteigt und bin erleichtert. Ich habe mich seit Monaten über nichts mehr geärgert. Gibt's ein Problem? Nein, kein Problem. Alles in Ordnung. Diana Blackley lächelt weiter. aber aus ihrem Misstrauen wird langsam Feindseligkeit. Diese Schnösel, die es sich leisten können, 6 Wochen am Ende der Welt zu verbringen, während ich mich den ganzen Tag abrackere, in einem pissgelben Kostüm, das die Firma hartnäckig als goldgelb bezeichnet. Wir haben einen Thunderbird für Sie reserviert. Hier ist der Autoschlüssel. In dem Moment fällt es mir auf, das rot-blaue Feuerwerk über dem Pazifik. Das gelbe Kostüm von Diana Blackley. Danke. Mein Danke ist so sanft, so hilflos, dass Diana ihr Plastiklächeln vergisst. Sie kann nicht wissen, dass es nicht ihr gilt. Aber wer lässt die Farben verschwinden? Und wer lässt sie zurückkehren? Kann ich sonst noch was für Sie tun? Wissen Sie, ich habe alles verloren. Meine ganze Familie, ich habe Geld geerbt, aber ich will es nicht. Es gehört mir nicht. Ja, deshalb das alles. Die Reise, der Mietwagen, die Staaten, es ist eine Auszeit, verstehen Sie? Danach will ich ein ganz neues Leben. Ja. Rufen Sie mich an, wenn es ein Problem gibt. Egal was für eins. Im Mammutbaumwald ist niemand. Ich schaue hoch zum Himmel, aber da ist kein Himmel. Früher ging ich sonntags mit meinen Eltern und meinem Bruder in den Wald. Keiner hatte wirklich Lust dazu, aber es galt, frische Luft zu schnappen, die Natur zu erleben, weil man in der verschmutzten Stadt wohnte. Mit 60.000 Einwohnern. Wir breiteten eine Wolldecke aus, aßen belegte Brote, verscheuchten die Wespen. Mein Vater beteuerte, es gäbe nichts Schöneres, als an der frischen Luft zu pinkeln. Ich streckte mich auf der Decke aus, betrachtete die Blätter der Bäume von unten, träumte von der Zeit, wenn ich beim Sonntagsausflug nicht mehr mitkommen müsste. Ich wollte ausbrechen, die Welt sehen. Ein irres Auto. Du machst es gut. Als würdest du schon immer einen Thunderbird fahren. Was bedeutet eigentlich dieses Thunderbird? Wörtlich übersetzt Donnervogel. Hm. Und? Wo wollt ihr jetzt hin? In den Süden. Fahr einfach. Ich lege meine Wange an die Scheibe. Wenn ich die Augen schließe, kann ich beinahe die Wolldecke berühren. Ich höre eine Wespe landen und wieder losfliegen. Ein paar Zentimeter entfernt von meinem Bein liegt die Hand meines Bruders. Das Geräusch, wenn er die Seiten umblättert. Ich möchte einschlafen und dort bleiben. Für immer. Genau an diesem Ort. 4. Ich fühle mich wohl in dem Thunderbird. Normalerweise sitze ich kerzengerade da und starre auf die Straße vor mir, weil mein Leben auf dem Spiel steht. Wem ich das zu verdanken habe, weiß ich. Mögen alle Nonnen dieser Welt sich an den Händen fassen und für seine Seele beten. Simon und Lorin werden Nein, ein prima Paar sein. Du nimmst mich auf den Arm. Anfangs wird die Beziehung natürlich noch von der Erinnerung an mich überschattet. Aber dann? Die perfekte romantische Komödie, ganz amerikanisch. Nur, dass Amerika mir gehören wird. Ich habe nicht vor, mein Rückflugticket zu benutzen. Allerdings zögere ich die Fahrt nach Morro Bay hinaus. Ich will die Zeit mit den beiden noch etwas genießen. Red Rose Motel. Das klingt doch schön. Wollen wir nicht hier übernachten? Aber wir scheinen die einzigen Gäste zu sein. Na und, das macht doch nichts. Bei Einbruch der Nacht machen wir in dem Ort Mojave am Rand des Death Valley Station. Vor dem Eingang des langgezogenen, einstöckigen Gebäudes liegt eine Matte aus Kunstrasen mit der Aufschrift Welcome. Ah, aus Frankreich. Paris? Moulin Rouge? Ja, genau. Leider habe ich kein Dreibettzimmer. Dann nehmen wir ein Doppel- und ein Einzelzimmer. Für mich das Einzelzimmer. Wir essen in einem Taco Bell zu Abend. Simon und Lorin wollen sich noch im Stadtzentrum umsehen. Ich gehe allein zurück ins Motel. Auf dem Parkplatz sitzt ein Wüstenhase und rümpft die Nase. Seltsamerweise fühle ich mich wohl an diesem Ort. Er passt zu meinem Leben. Am nächsten Morgen bin ich um 5 Uhr wach. Schon auf? Der Himmel sieht großartig aus. Ich stehe jeden Tag so früh auf, nur um das zu sehen. Eigentlich darf man kein Wort sprechen, bis die Sonne am Horizont aufgeht. Ja. Also stehen wir bloß da. Auf dem verlassenen Parkplatz, ein paar Meter voneinander entfernt, in die gleiche Richtung gewandt. Plötzlich ist die Sonne überall. Ihr Licht überflutet die Felsen, die Straße, den Ort. Ich bin Rose. Rose. Kommen Sie, wir frühstücken. The sun rose on the desert. Ich habe nie viele Gäste, aber ich kann mich über Wasser halten. Wenn mir langweilig ist, spiele ich Klavier. Ich habe es durch ein Fernstudium gelernt. Das geht? Ja. Wusste ich gar nicht. Doch, ging ganz gut. Soll ich Ihnen was vorspielen? Wenn Sie wollen. Ich bin höflich, aber ich rechne mit einer Enttäuschung. So wie ich meine Eltern jahrelang mit meinem Klavierspiel enttäuscht habe. Die Töne ergießen sich in den Raum, schließen mir sanft die Augen. Drehen wir eine Runde. Ich war 6, 7 Jahre alt, als meine Mutter mich zum ersten Mal auf ihrem schwarzen Mofa mitnahm. Wir zogen aus, das Viertel zu erobern, fuhren weiter raus, aufs Land, bis zu den ersten Feldern. Meine um ihren Körper geschlungenen Arme, die Abendluft, die vorbeifliegenden Straßen. Sie war 37, 38, 39. Langsam fiel eine Tür nach der anderen zu in diesem Leben, für das sie sich nicht wirklich entschieden hatte. Bravo, Rose, das ist großartig. Sie sind nett. Nein, wirklich, ich habe auch mal Klavier gespielt. Wie kommt es, dass Sie so spielen können? Jetzt hören Sie aber auf. Rose erzählt mir, dass sie sich mit ihrem Sohn Christopher hier niedergelassen hat, um vor ihrem gewalttätigen Ehemann zu fliehen. Mit 20 hat Christopher beschlossen, nach Los Angeles zu gehen. Das war vor 4 Jahren. Seitdem wartet sie auf Nachricht von ihm. Wahrscheinlich hat er ein hartes Leben. Er wird erst zurückkommen, wenn er auf etwas stolz sein kann. Oder wenn er ganz unten ist. Dann möchte ich für ihn da sein. Dürfen wir reinkommen? Rose steht auf, fährt erst sich, dann mir durchs Haar und findet im Handumdrehen zu ihrer künstlichen Begeisterung zurück, um die noch verschlafenen Gesichter meiner Freunde zu begrüßen. Ich sage ihnen, dass ich gerne noch länger bleiben würde. Wir unternehmen einen Ausflug in die Wüste. Simon macht Fotos, ich nicht. Was ist los? Redest du nicht mehr mit uns? Lorin, leg mal deinen Arm um unseren schweigsamen Freund. Ich spiele mit dem Gedanken, meinen Weg ohne die beiden fortzusetzen. Ich würde Rose Liebhaber werden und den lieben langen Tag mit den Wüstenhasen sprechen. Hey, du bist ja immer noch so kitzelig. Auf, bitte aufhören. Als wir am Abend ins Motel zurückkommen, sitzt Rose in einem Schaukelstuhl vor der Rezeption und raucht eine Mentholzigarette. Wollen wir spazieren fahren? Ich war 15, 16, 17. Das Mofa war längst verschrottet, wir lebten zu zweit. Meine Mutter und ich. Ich spürte den Verzicht in ihren Gesten, dass sie sich mit diesem Leben abgefunden hatte. Manchmal sah sie aus dem Fenster in die herannahende Nacht und sagte, wollen wir spazieren fahren? Wir nahmen den Gebrauchtwagen, den sie gekauft hatte, obwohl er dann meistens doch nur herumstand. Wir kurbelten die Fenster herunter, machten das Radio an. Ich nahm eine Zigarette aus der Packung. Sie zog die Augenbrauen hoch und klaute mir eine. Aber nur, wenn es eine Menthol war. Niemand hat je erfahren, dass sie rauchte. Heimlich und Menthol. Was suchst du eigentlich in Kalifornien? Das weiß ich nicht so genau. Läufst du vor etwas weg? Tun wir doch alle. Ja, ich zum Beispiel vor der Gewalt. Und du? Ich bin seit kurzem vollweise. Ach, und das sind deine Freunde? Es ist kompliziert. Sie ist meine Ex-Freundin, er mein ex-bester Freund und ihr neuer. Aber sie sind mit dir gekommen. Ja. Also hängen sie an dir. Ich weiß. Es sind die Menschen, die mir am meisten bedeuten. Klammerst du dich an sie? Ist das schlecht? Wenn es dir hilft. Gut und schlecht gibt es nicht. Hast du schon mal Tequila getrunken? Am nächsten Morgen brechen wir früh auf. Rose lässt sich nicht blicken. Wir hinterlassen unsere Zimmerschlüssel an der Rezeption. Als der Thunderbird losfährt, behalte ich das Red Rose Motel so lange wie möglich im Auge. 5. Ich möchte nach Morro Bay. Jetzt? Dann müssen wir umdrehen. Umdrehen? Ja, wir müssen zurück nach Mojave und dann Richtung Bakersfield. Okay. Drehen wir um. Warte. Und wo kommen wir hin, wenn wir hier weiterfahren? Nach Las Vegas. ungefähr 130 Meilen, also 2 Stunden, dann sind wir in Las Vegas. Auch nicht schlecht. Mhm. Wir verlieren uns. Verlieren das Gespür füreinander. Die Vertrautheit. Wir laufen fasziniert umher. Vergessen die beiden anderen. Hier ist das der Normalzustand, was seit einigen Jahren mein Lebensgefühl ausmacht. Die Unwirklichkeit. Es ist 4 Uhr nachmittags, 10 Uhr abends, 3 Uhr morgens. Ich verliere jedes Zeitgefühl, empfinde keine Müdigkeit mehr. Ich könnte mein ganzes Leben hier bleiben. Wir sind seit ein paar Tagen da oder seit ein paar Wochen. Ich weiß nicht, wo Lorin und Simon stecken. Es ist mir auch egal. Ich rede mit Arnaud, einem Franzosen, der sich vor ein paar Monaten hier niedergelassen hat. Im Moment ist er Kellner. Mit 30 will er ganz oben ankommen, noch 10 Jahre arbeiten, dann in der Karibik leben und eine ruhige Kugel schieben. Er weiß, wie man die Dinge anpacken muss. Ich denke an meinen Bruder, an seine Geldfixiertheit, wie unterschiedlich wir waren. Es wunderte die Lehrer nicht, dass er sich für ein Marketingstudium entschied. Er war ein Verführer, reihte eine Eroberung an die andere, organisierte Partys, die im Morgengrauen mit Nacktbaden im See endeten. Aber manchmal weinte er nachts. Ich glaube, ich war der Einzige, der es wusste. Ich sagte mir, dass ich den Grund eines Tages schon erfahren werde. Dass wir das Leben noch vor uns haben. Im Hotelpool hole ich mir einen Sonnenbrand. Lorin? Ich bin hier. Lorin ist allein in unserer Suite. Sie steht nackt vor dem Spiegel. Sie betrachtet ihre Brüste, ihre Schenkel. Sie ist unzufrieden. Simon ist seit einer Stunde weg, vielleicht schon länger. Sie hat keine Ahnung. Wir werden ein verbotenes Paar. Wo willst du mit uns hin? Machen wir einen Ausflug? Nein, ich habe alles eingepackt. Wir machen uns wieder auf den Weg. Las Vegas war nicht gut für uns. 6. Beinahe hätten wir uns verloren. Aber wir sind wieder zu dritt. Unser Pech und Schwefel sind der Sand, die Hitze, Country-Stücke im Radio, die konstante Geschwindigkeit auf den Highways. Manchmal kurbeln wir die Scheiben runter, halten unsere Hände in den heißen Luftstrom. Spätabends erreichen wir San Diego. Ihr könnt das Doppelbett nehmen. Ich schlafe hier. Was hast du? Bist du sauer? Nein, ich bin nur erschöpft. Ich weiß nicht, wo das hinführen soll mit uns dreien. Das geht so nicht. Lorin, mach dir keine Sorgen. Es tut mir leid. Was denn? Es muss dir nichts leid tun. Du bist die ganze Strecke gefahren. Das war vielleicht zu viel. Lorin schluckt eine der Pillen, die sie für den Flug mitgenommen hat, und ist innerhalb weniger Minuten eingeschlafen. Simon und ich sehen mit leise gedrehtem Ton fern. Wir liegen nebeneinander unter der Decke und wagen es nicht, uns zu rühren. Um 5 Uhr morgens erwache ich mit einem Ruck. Ich klebe an Simons Rücken, meinen rechten Arm um ihn gelegt. Meine Finger streicheln seinen Bauch. Nein, ich hab's Ihnen doch schon erklärt. Ich konnte nicht mehr in mein Zimmer, der Schlüssel war drin. Verstehen Sie, ich wollte meine Freundin nicht wecken. Ich bin 2 Stunden durch die Straßen gelaufen. Und dann habe ich mich hier hingelegt. Als ich die Augen aufschlug, nahm ich die Farben Rot und Blau wahr und 2 Polizisten. Revolver im Holster, Schlagstöcke an der Seite. Auf einmal befand ich mich mitten in einer amerikanischen Serie. Erst um 9 Uhr morgens durfte ich telefonieren. Um 9:30 kamen Lorin und Simon mit meinen Papieren. Ich fühlte mich schmutzig. Beschmutzt. Wir gingen zurück ins Hotel. Das ist alles so widerlich. Dieses Misstrauen, diese Angstmache. Ich habe keine Lust mehr. Ich will nach Hause. Aber... Ich möchte den Wagen zurückgeben, ins Flugzeug steigen und nach Hause fliegen. Und was erwartet dich da? Nichts. Das musst du mir nicht sagen. So habe ich das nicht gemeint. Die französischen Sommerferien erwarten uns. Klar, wir können immer noch in die Normandie oder ans Mittelmeer. Und wenn wir über die Grenze nach Mexiko fahren? Ja, das können wir machen. Diana Blackley, die Mitarbeiterin der Autovermietung, erinnert sich sofort an mich. Sie willigt ein, die Mietdauer ausnahmsweise vorzeitig zu beenden und das Restgeld zurückzuerstatten. Morrow Bay rückt in weite Ferne. Fahren Sie nach Hause? Nein, nach Mexiko. Da werden Sie verloren gehen. Ich bin schon verloren. Das sind wir doch alle. Aber manchmal finden wir wieder zu uns. Sie sind eine Philosophin, Diana. Nein, ich arbeite bei einer Autovermietung. Wiederfinden, verloren gehen, das gehört zum Job. Geben Sie auf sich Acht. Wenn ich älter bin, sagen wir mal 38, werde ich einen Roman schreiben und darin von Ihnen erzählen. Sie werden eine wichtige Figur sein. Bekomme ich den Roman? Wer weiß, wo Sie dann sind? Sie werden mich finden. Darum geht es Ihnen doch, ums Wiederfinden, oder? Bessel. Und? Wer ist für die Gruppe verantwortlich? Sie? Der Grenzer der amerikanischen Seite ist mit seiner Sonnenbrille, seinem Kaugummi, seiner tadellosen Uniform eine wandelnde Karikatur. Was wollen Sie denn da drüben, mein Sohn? In dem Land kannst du keinem trauen. Die Mexikaner sind Nichtsnutze und Diebe. Das ist der beschissenste Ort der Welt. Meine Großeltern stammen aus Cabo San Lucas. Dort leben sehr ehrbare Menschen. Na dann. Der Beamte winkt uns mit einer schroffen Geste durch. Ich weiß nicht mal, wo Cabo San Lucas liegt. Ich habe nur einen Bus mit diesem Ziel vorbeifahren sehen. Simon und Lorin wollen wissen, was er gesagt hat. Ich habe keine Lust mehr, ständig alles für euch zu übersetzen. Lernt endlich Englisch. Was ist denn mit dir los? Wir sind in Tijuana, Mexiko. Die Stimmung ist mies. 7. Die Grenzstadt ist tatsächlich ein heißes Pflaster. Ständig werden wir angesprochen. Man bietet uns alles Mögliche an. Was zu rauchen, was zu trinken. Auch Dienstleistungen, um uns die Nacht zu versüßen. Die Hotels riechen nach Schweiß und Angst. Wollen wir wirklich hierbleiben? Wo liegt eigentlich Cabo San Lucas? Wir schauen auf der Karte nach. Ein kleiner Ort an der Südspitze von Niederkalifornien. Dahinter nur noch der Pazifik. Wir gehen zum Busterminal. Es ist 5 Uhr nachmittags. In einer Stunde fährt ein Bus. Ich bin froh, aus dem Thunderbird raus zu sein. Irgendwie war das wie in einem Schneckenhaus. Ich meine, wir waren da drin von der Welt so abgeschnitten. Wir sind die einzigen Nicht-Latinos. Wir sind weit weg von den unerbittlichen geraden Linien der amerikanischen Highways. Der Bus braucht 12 Stunden bis Cabo San Lucas. Er hält in jedem Ort der Halbinsel. Auch wenn irgendwo am Straßenrand jemand steht und winkt. Die Straße, die Müdigkeit, die endlosen Stunden, das Anhalten, das Anfahren, die Zeit. Ich träume, dass ich im alten Auto meines Vaters sitze. Ein R16. Ich habe mich auf meinem Sitz zusammengerollt. Wir fahren durch Frankreich. Neben mir mein Bruder. Wenn ich die Hand ausstrecke, kann ich ihn berühren. Es tut gut zu spüren, dass er da ist. Und auch, dass meine Mutter da ist. Ich kann ihr Profil sehen, wenn sie mit meinem Vater spricht. Wir sind immer bei Einbruch der Nacht losgefahren. Was ist los? Warum halten wir? Wahrscheinlich Pinkelpause. Die meisten sind ausgestiegen. Wir sind mitten im Nichts. Der Morgen dämmert. In einiger Entfernung steht ein Betongebäude mit Neonbuchstaben, von denen mehrere heruntergefallen sind. Cafeteria. Nur einen Steinwurf entfernt eine Bucht mit weißem Sandstrand. Es ist einer der schönsten Orte, den ich je gesehen habe. Ich steige aus. Lorin kommt mit. Wunderschön hier, oder? Ja. Jedes Mal nehme ich mir vor, länger hier zu bleiben, wenn ich von Tijuana zurückkomme. Mach's dann doch nie. Es gibt Dinge, die zieht man nie durch. Sie sprechen sehr gut Französisch. Ich habe in Frankreich gelebt, in den 60ern. Ihr seid mir schon bei der Abfahrt aufgefallen. Ihr seid auf dem Weg nach Cabo San Lucas, oder? Mhm. Ich auch. Ich habe ein Restaurant dort am Strand. Ach, Was wollt ihr in dem Ort? Keine Ahnung. Das ist sicher die beste Antwort, die man geben kann. Um nach Baja California zu kommen, wenn man nicht von hier ist oder aus den Staaten, dann muss man verloren sein. Wir haben den Ortsnamen auf einem Bus gesehen. Wir wollten nicht in Tijuana bleiben. Das ist schon die ganze Geschichte. Cabo San Lucas ist das Ende vom Festland. Da ist nicht viel. Es gibt Dinge, die zieht man nie durch. Wieder sehe ich meine Eltern vor mir. Sie unterhalten sich in der Küche. Der braune Resopaltisch ist voll mit Plänen, gekritzelten Berechnungen, Zeichnungen. Seit einiger Zeit verstehen sie sich besser. Sie haben ein Projekt. Sobald beide Söhne mit dem Studium fertig sind, wollen sie ein Häuschen im Südwesten des Landes bauen. Ein halbes Jahr später knallen sie auf einer Landstraße gegen einen Baum. Der Bus fährt weiter. Es geht weiter! Simon gestikuliert wild. Wir laufen los. Lorin fasst mich an der Hand. Wir hätten eins dieser großen Paare werden können, die von der Jugend bis ins hohe Alter zusammenbleiben. Nur hätten wir dann nie diesen Moment erlebt. Und der ist es wirklich wert. 8. Wir sind am Ende der Welt angekommen. Hier ist Schluss. Eine kleine, von Felsen gesäumte Bucht. Da drüben ist Papua-Neuguinea. Ach du Spinner. Ich wäre gern 20 Jahre älter. Hätte gern schon meinen Weg gefunden. Mein Leben ein See, dessen Oberfläche sich kaum kräuselt. Ich würde gern jeden Tag früh aufstehen. Den Tisch für das Frühstück der Kinder decken, im Kopf einen Plan machen für die vielen Aufgaben, die ich bei der Arbeit erledigen müsste. Ich hätte gern so viele Verpflichtungen, dass keine Zeit bliebe, über irgendetwas nachzudenken. Ich kann machen, was ich will. Ich kann auch morgen sterben. Ich lasse den Sand von Cabo San Lucas durch meine Finger rieseln. Er ist extrem fein. Wir waren so lange unterwegs, dass wir jetzt nicht wissen, was wir tun sollen. Seit einer Woche hängen wir hier rum. Der Müßiggang macht uns zu schaffen. Im Moment lohnt sich's hier noch für mich. Die Leute, die herkommen, mögen Strohhütten. Aber ich sag dir, in ein paar Jahren erkennst du den Ort nicht wieder. Die wollen ein Vier-Sterne-Hotel bauen. Für solche Touristen ist mein Lokal nicht schick genug. Und wo wirst du hingehen? Pff, keine Ahnung. Wohin der Wind mich trägt. Ich sitze auf einem der Hocker in Alis Kantina. Ich hatte keine Lust, mit an den Strand zu gehen. Eine Hütte unter einem großen Baum mit einem Dach aus Palmenblättern, aus dem manchmal verirrte Skorpione fallen. Und du? Was hast du für Pläne? Bleibt ihr drei zusammen? Sie sind die einzigen Menschen, an denen ich hänge und die an mir hängen. Und? Manchmal möchte ich gern alleine weiter. Ich bin ein Klotz am Bein. Ich habe zu viele Leichen im Keller. Ach was, mach's nicht kaputt. Wenn ihr euch wirklich trennen müsst, kommt das ganz von selbst. Lorin und Simon haben sich über mich kennengelernt. Ihre Gefühle füreinander entwickelten sich ganz langsam. Eine Zärtlichkeit, die von Schuldgefühlen getrübt war. Ich habe nicht gekämpft, ich ließ die beiden machen. Nach dem Tod meiner Mutter und meines Bruders hatte ich keinen Zugang mehr zu Eifersucht. Ich lebte in einer grau-weißen Welt. Eines Tages war ich mit Lorin verabredet. Sie kam zu zweit. Das Rot ihrer Wangen war das Erste, was mir auffiel. Der erste Farbfleck, der mein Meer aus Grau durchbrach. Einige Tage später erfuhr ich vom Tod meines Vaters. Ich liebe es, wenn du rot wirst, Lorin. Jetzt sind die Farben alle wieder da. In unserem Wohnzimmer stand auf dem Klavier ein Glaspokal. Der leuchtete rot, gelb, blau und grün, sobald die Sonne darauf schien. Ich habe oft keinen einzigen Ton gespielt, ich habe nur auf die Farben gewartet. Ich war ein mieser Klavierspieler. Weiß nicht, wofür ich überhaupt begabt bin. Den Tod meiner Familie zu überleben. Ja. Wir sind am Hafen von Cabo San Lucas. Wir feiern Lorins 23. Geburtstag. Wir haben beschlossen, übermorgen abzureisen. Mit dem Bus Richtung Grenze. Ich wäre so gern schon 23. Du hast doch nur noch 6 Wochen bis dahin. 6 Wochen sind eine Ewigkeit. Als wir das Lokal verlassen, kann ich mich kaum mehr auf den Beinen halten. Hallo, was macht ihr denn? Hallo. Halt dich fest, warte. Hast du ihn? Im Hotel falle ich vollständig angezogen aufs Bett. Zu meiner Überraschung stelle ich fest, dass ich weine. Am nächsten Tag um die Mittagszeit erwache ich zwischen den beiden. Sie haben mich ausgezogen, meinen Kopf auf zwei Kissen gelegt. 9. Deinen Körper haben sie gerettet, aber was ist mit deinem Geist? Loreen, Simon und Lloyd Cole haben es geschafft, meinen Körper zu retten. Aber alles andere... Oh, das Wasser ist herrlich. Da ist wohl nichts mehr zu machen. Hey, warum kommst du nicht schwimmen? Ich möchte nach Morro Bay. Was? Jetzt noch? Übermorgen geht doch unser Flug. Wir sind gestern in Los Angeles angekommen. Wir warten auf die Rückreise nach Frankreich. Mir ist bewusst, dass Loreen genug hat vom Herumreisen. Sie hätte sich gern hier erholt. Sie freut sich auf das neue Schuljahr. In Frankreich hat sie ihren Beruf, ihre Familie, ihre Zukunft. Ich sehe es so. Wenn wir morgen ganz früh fahren, dann sind wir am späten Vormittag in Morro Bay. Wir können den Nachmittag und den Abend da verbringen und nachts zurückfahren. Wir bräuchten dort nicht mal ein Hotel. Was meinst du, Loreen? Ja, von mir aus. Ich kümmere mich schon mal um ein Auto. Ihr könnt am Pool bleiben. Okay. Ich habe nur den kleinen Rucksack mitgenommen, in dem mein Führerschein, mein Pass und die Reisechecks sind. Ich starre auf die Straße, konzentriere mich auf den Wagen, den ich gemietet habe. Meine Arme sind bleischwer und mein Kiefer schmerzt. Es ist das erste Mal auf dieser Reise, dass ich am Steuer sitze. Mein Vater und ich haben nie über den Unfall gesprochen. 4 Jahre lang war das Thema tabu. Haben Sie sich unterhalten, als es passierte? Woran haben Sie gedacht? Welches Lied spielte gerade im Radio? Waren Sie sofort tot? An einer Tankstelle halte ich, um zu telefonieren. Ich hinterlasse im Hotel eine Nachricht für Simon und Loreen. Sie sollen sich keine Sorgen machen. Es geht mir gut. Geht es mir gut? Während ich auf der Autobahn Richtung Norden fahre, am Pazifik entlang, sehe ich ihre Gesichter. Ich kann sie fast berühren. Sie spiegeln sich in der Scheibe. Mein Bruder ist 23. Es ist leicht. So leicht. Es braucht nicht viel. Nur einen Felsvorsprung, eine Klippe, einen Baum, eine abrupte Bewegung. Mein Vater versuchte mehrmals, mich umzubringen, als wir nur noch zu zweit waren. Manchmal tat er im Auto so, als schliefe er ein. Ich legte meine Hand an den Sicherheitsgurt, rechnete aus, wie lange ich brauchen würde, um mich zu befreien. Ich schätzte die Entfernung zum nächsten Baum ab und den Moment, in dem ich rausspringen würde. Ich wollte leben. Verdammt, was wollte ich leben? 10. Ich sitze am Strand von Morro Bay, Kalifornien. Ich habe schnell am Straßenrand geparkt, meine Schuhe ausgezogen, mich in den Sand fallen lassen. Ich rühre mich nicht. Zuvor das Ausscheren auf der Straße, das Hubkonzert der verblüfften Fahrer und dann, in letzter Sekunde, das Herumreißen des Lenkrads. Es wird noch mehr solcher Momente geben. Jedes Mal werde ich kämpfen müssen, auf die richtige Spur zu kommen. Ich bin müde. Ich möchte mich auf dem Sand ausstrecken, aber ich bleibe so. Im Schneidersitz, mit geradem Rücken, die Augen auf einen Horizont gerichtet, den ich nicht mal erkennen kann. Als ich meinen Namen höre, brauche ich eine Weile, um zu verstehen. Da sind sie. Sie rennen. Sie sind außer Atem, sie bleiben einige Meter vor mir stehen. Ich mache ihnen ein bisschen Angst. Was hast du dir nun dabei gedacht? Wie hast du dir das vorgestellt? Glaubst du, wir würden das überstehen? Ihnen war sofort klar, wohin ich unterwegs war. Und sie ahnten, warum. Du hast immer davon gesprochen. Morro Bay ist so klein. Aber die ganze Zeit hatten wir Angst, dass du... Was hast du dir nur dabei gedacht? Gib mir 5 Minuten. Das Meer schwankt zwischen Grün und Grau. Am Himmel kreisen Vögel. Ich nehme alle Details in mich auf, nehme alle Farben wahr. Ich weiß, ich werde nie mehr hierher zurückkommen. Es wird Zeit, wieder festen Boden unter die Füße zu kriegen. Der feste Boden ist hier, in meinem Arbeitszimmer. Vor mir ein Behälter mit verschiedenen Stiften. Mittendrin ein blauer Kugelschreiber mit einer Mickey-Maus-Figur. Meine Töchter sind nicht weit. Ich höre ihr Lachen aus dem Wohnzimmer. Ich sollte Lloyd Cole eine Mail schreiben. Ich würde beginnen mit, weißt du, Lloyd, eines Tages bin ich tatsächlich nach Morro Bay gefahren. Eines Tages bin ich auch wieder von dort zurückgekehrt. Und danach ging das Leben weiter. Unser Trio blieb noch ein paar Monate zusammen. Lorin schlug als erste die Tür hinter sich zu. Sie hatte die unbequemste Position, auch wenn alle vom Gegenteil überzeugt waren. Wir sehen uns nicht mehr sehr oft. Aber wir schicken uns Nachrichten, um die Leere zu füllen, die wir manchmal spüren. Ich blieb bei Simon, Ironie des Schicksals. Eine Zeit lang wohnten wir zusammen. Als ich schon dachte, ich würde Junggeselle bleiben, begegnete ich der Frau, die mich von heute auf morgen bekehrte. Simon zog aus, als meine Frau einzog. Wir sehen uns regelmäßig. Ich bin der Patenonkel seiner ältesten Tochter. Lorin und Simon aus den Augen zu verlieren, kam nicht in Frage. Ich schreibe Romane. Anfangs waren sie wie Rettungsanker, damit die Farben lebendig blieben. Dann baute ich mir die Wege nach, die ich nicht gegangen war. Ich erfinde Dutzende von Identitäten für mich. Ich lerne, mich zu akzeptieren. Das dauert. Auf den Friedhof gehe ich selten. Ich nehme nie Blumen mit. Manchmal eine Notiz, die ich schnell auf einen kleinen Zettel schreibe, den ich dann zu einer Kugel zerknülle und in die Ritzen zwischen die Grabplatten stecke. Dieses Mal ist aus der Notiz etwas Größeres geworden. Sie hat etwas von einer Hommage an jene, die gegangen sind, aber mehr noch an die, die es mir ermöglicht haben, am Leben zu bleiben. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Jean-Philippe Blondel. Übersetzung aus dem Französischen Sophia Hungerhoff. Es sprachen Jean-Philippe Alt, Gerd Heidenreich. Jean-Philippe Jung, Jonas Minte. Lorin, Maria Magdalena Wacinska. Simon, Mirko Kreibich. In weiteren Rollen Tim Grobe, Markus John, Ingeborg Kalweit, Thomas Kügel, Astrid Meierfeld, Beate Rüsop und Anne Weber. Technische Realisation Corinna Gartmann und Angelika Körber. Regieassistenz Janine Lüttmann. Bearbeitung und Regie Irene Schuck. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2016. Redaktion Susanne Hoffmann.